hinab und die Heimat so weit. Zehn Tage schon sind so wenn der Stand und zum Rasten blieb keine Zeit. Tage und Nächte vermied der Verlust, wir stürmten und schlugen und kämpften und wir den Panzer kamen nach dem Kreuzer rein. Thank you.